guten Fest nun gesprochen. Es sah manch hier mit ruhig festem Schritt. Kameraden, die Rotkunst und Reaktion erschlossen. Marsch hier im Geist in unseren Reihen. Reaktion erschlossen.